ist noch passiert? Ich glaube, ich werde markenviert. Zu der Peace-Show bin ich jetzt, weil ich doch so geil bin. Schraffe Brüste, feste Denke, hören mehr durch meinen Kopf. Alte Städte, geile Ecken, das ist heute wieder drum. Einmal mag ich alte Blicke, das ist mir die Sache wert. Unernährt, masturbiert, ach, ist das ein geiler Ort. Ganz allein kann ich endlich bei dir sein. Stell den Schwanz aus meiner Hose, denn du bist so gut in Mose. Und dann wird schnell rumgelegt, wenn es bei mir endlich ist. Auf den Bruch an die Wand. Scheiße, ich bin jetzt ein Zustand. Bist du schreit, wird der Zeit, wie man singt, wie man eine Frau besitzt. Doch du sitzt in deinem Gang, bist du endlos weit von mir. Und du bleibst mir nur noch dick, denn der Ehe für das Meer. Und du nimmst das Geld zu Ende, denn noch einen letzten Blick. Schick den Schwanz in meine Hose und dann rutscht ihn aus dem Dreck. Hört mir durch meinen Kopf. Alte Dinge, geile Heck, das ist heute wieder drum. Einfach mag ich die heiße Blicke, das ist mir die Sache wert. Oder mehr, mach's mal mehr. Ach, ist das ein geiler Haus.